NDR 2. Alles Buch. Hier ist Thomas Buch, hello. Und das heute am Welttag des Fernsehens. Wir senden aus aktuellem Anlass diese Stunde mit Testbild. Auf eurem Display müsste das WDR 2 Logo sein. So. Ah, kommt noch was von Major Lazer und Light It Up. Es ist der Samstag, hello. Neue Sendung ist übrigens, neue Fernsehsendung, gerade geboren. Die vom Savior, Sing Kein Song. Zumindest nicht für den ESC. Der NDR kam dann doch noch zur Vernunft. Herrschaften, was war das denn? Ich will das völlig neutral an der Stelle mal festhalten. Aber der textliche Vorbeter wird nicht predigen. Das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen beruhigend, oder? Das kann man mal festhalten. Ist auch, hat auch schon was Beruhigendes. Dann wird der Herr Naidu also nicht folgenden Text zum Beispiel zum Besten geben. Denn mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ist ja ein Klassiker. Naja, ist ja nicht homophob und auch nicht rechts. Also, so what? Bringt uns zur nächsten Frage. Wer? Wer soll es denn jetzt machen, bitte? Wer ist Saskia? Also, Saskia, die mich hier supportet und ich. Nein, nicht wir. Also, wir sind uns einer Meinung, dass das dass die Kassierer es werden müssen. Wer sie nicht kennt, googelt oder guckt auf YouTube. Punk mit Plauze aus Bochum. Die Kassierer müssen es werden. Es sei denn, ihr habt andere Vorschläge. Wir sammeln per Mail wdr2@wdr.de. Ist ja ganz aktuell gerade, den Tag über. Also wir brauchen Ersatz und helfen unseren Freunden vom NDR gerne. Oder ihr klingelt kurz durch 0221 567 89222 oder ihr twittert was @wdr2. Also wer soll es machen? Wer soll zum ESC. Ne? Also die Kanäle zu uns sind klar und auch klar ist das noch hier. WDR2 ganz kurz mit einer Warnmeldung für die Autofahrer. Vorsicht! Auf der A42 Kamp-Lindfort, Dortmund, zwischen Gelsenkirchen-Bismarck und Gelsenkirchen-Schalke sind Personen auf der Fahrbahn. And for me, we'll dream by your Seasons, lotion, perfume, to find you. Heute ist, was ist heute für ein Tag? Heute ist der 21. im November. Kinder, so ist das ja auch schon fast wieder rum. Herzlichen Glückwunsch, wer von euch vielleicht heute gerade Geburtstag hat oder auf einen zusteuert um 12. Ihr sollt hochleben, also die heute Geburtstag haben. Ihr, die ihr morgen habt am 22. bitte noch nicht, das bringt ja Unglück. Aber heute, Glückwunsch. Olli Dietrich hatte übrigens gestern, haben wir gerade rausgefunden, wir, das ist mein absolutes Spitzenfachpersonal, angeführt von Gabriele, die gerade flotte Langeweile irgendwie überhaupt nicht mehr wusste, was sie tun soll. Also hat sie geguckt, wann Olli Dietrich eigentlich Geburtstag hat. Und siehe da, es war gestern. Also wir gratulieren dem jungen Mann nachträglich nach Herne. Junger Mann ist auch relativ, ne? Wir haben mal gerechnet. Wenn alles stimmt, dann ist er 59 geworden. Aber vielleicht feiert ihr was Rundes heute, dann gibt's auf jeden Fall irgendwo vielleicht was zu trinken bei euch ums Eck. Wenn WDR2 läuft, dann läuft offenbar irgendwas falsch mit eurem DJ. Oder eben genau richtig. Die 30 ist ja putzig, ne, in dem Zusammenhang. Die 40, nicht wirklich bedrohlich, sagen wir mal so. Anders ist das schon bei der 50, da sind wir uns möglicherweise einig. Und so einen schweren Tag hat die Elfe oder der Troll, wie auch immer ihr Björk so findet. Für mich ist es die Elfe, erst recht, nachdem ich auf Island war und sagen muss, es ist fantastisch da. Man kann so ein bisschen verstehen, warum die so ein bisschen schräg auch dann letzten Endes geworden ist. Es gab wahnsinnig tolle Nummern und fürchterlich anstrengende Musik von Björk, aber sie ist nun mal ein Kunstwerk. Und wir gratulieren aufs Herzlichste, sie wird heute 50. Und weil sie Geburtstag hat, schenken wir uns das schöne Stück Musik. Big Time Sensuality. I can't. WDR 2. Alles Bug. Anspruchsvolles Popgedudel geht vielleicht anders, aber gut, war ein Versuch wert an der Stelle von DJ Antoine featuring Aiken. Also für Versuche ist hier immer wieder Platz am Samstag. So gesehen konnte das durchaus sein. Also apropos Versuche und anspruchsvoll. Wer soll es richten beim ESC? Gunther aus Euskirchen hat gemailt an wdr2@wdr.de. Ja, wer? Bitte Antwort. Große Buchstaben danach. Keiner. ESC für Escape. Verlasst bitte diese Volksverdummung. Hajo Kämmerling aus Essen mailt. Wie wär's mit Heino und seinem New Rock? Entweder gelingt dem eine Sensation wie damals Lordi oder die übrigen Teilnehmer bitten uns nach dem letzten oder nach dem zweiten letzten Platz hintereinander nur noch die Kohle rüber zu schicken für die Kosten und ansonsten ja nur noch brav und demütig zu voten. WDR 2 Verkehrsservice. Es ist 10:30 und das hier noch übrig auf der Bahn, die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal. Zwischen Dreieck Düsseldorf Süd und Hahn West 4 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Da ist nur ein Fahrstreifen frei und das kostet Zeit. In dem Fall Viertelstündchen. Viertelstunde schaffst du schon. Trying to to the U.S. We rockin', it's contagious. Monkey business, outrageous. Just confess your girl, admit that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Right here. Dude wanna hate on us. Dude need to ease on up. Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up. Turn it up. In this scene, breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in to do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the night, he said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far. Riding around in a stolen police car, so we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Now, I don't give a fuck about the Hell's Gate and fucking the crowd, man. I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, knowing where the cops is, yeah. They asked me Dunkin' Donuts, adjacent from the phone, whose mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. we cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Summertime, need you cool. Are you cool? Funlarming Criminals. Ach Gott, ihr kennt das mit der Haftcreme, mit dem dritten. Das ist, wenn die dann so runterkommen, irgendwann ist der Kleber aus und dann klappert das so komisch. Hatte ich gerade. Die Funlarming Criminals. Scooby Snacks. Sprecht das mal nach da, wenn ihr euch langweilt, zum Beispiel da auf der A46. der Dirk steht offenbar da rum. Dirk Stefanak, viele Grüße ins Auto. Er schreibt, betreff Stau A46. Und dann folgt Viertelstündchen? Fragezeichen. Ich stehe schon eine Stunde, Ausrufezeichen, von meinem Phone gesendet. Lieber Dirk, ich habe gerade in den Verkehrsnachrichten um halb in der Tat, ich kann nicht ausschließen, dass ich eine Kleinigkeit vergessen habe zu erwähnen. Die drei. Also die drei vor dem Viertelstündchen. Also drei Viertelstündchen. Ne? Das schaffst du aber auch. Und weil ich dich da möglicherweise irgendwie auf die falsche Fährte gebracht habe, obwohl du ja stehst, du kommst ja nicht voran auf irgendeine Fährte offenbar, widme ich dir jetzt hier unseren Mix von heute, die nächsten 10 Minuten und 20 Sekunden, zusammengeschraubt nur für dich, in dem Fall von, lass mal gucken, wer das alles ist. Oh, Basement, Jax geht's gleich los, Siege, Gordon City und Agi und Mama. Da ist schon wieder, da ist eigentlich egal, ob da die Haftcreme hält oder nicht. Diese Künstler lassen sich ohnehin kaum aussprechen. Wenn ihr das Detail dazu braucht, dann hilft die Saskia an der 0221-56789 222 oder ihr schickt eine kurze Mail an wdr2@wdr.de. Das auf jeden Fall, Dirk, das ist jetzt nur für dich. Viel Vergnügen im Automobil herumsitzen. Oh, never mind. We try. We love. We conquered. I won't forget the taste. Oh no, I'll never say never again. I'll never say never, I'll never say never again. Oh, I'll never say never, I'll never say never again. We'll be right back. Now I'm sharp as a knife, aiming for your life if you Der Sandmann ist übrigens unterwegs auf der A46. Falls ihr euch wundert, warum ihr da so müde seid in dem Stau, könnte an Florian liegen. Obwohl, der Florian ist ja eigentlich schon wieder raus, wenn ich das richtig lese. Ach, Kinders, ich war gerade eine Stunde und 15 Minuten in eurem Mini-Stau. Grüße, Florian. Florian Sandmann, dann läuft's ja offenbar wieder. Und allen anderen wünschen wir gute Reise, wenn ihr da wieder raus seid. Ich habe die Meldung immer noch auf dem Schirm, also um kurz nach 11 müsst ihr wohl nochmal damit rechnen, dass zwischen Düsseldorf, Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Dreieck Düsseldorf Süd und Hahn West es noch ein wenig zu Verzögerungen kommt. Ich bitte das zu ertragen, so gut es geht mit WDR 2. Ihr könnt ja Sachen mailen, die euch auffallen oder auf dem Herzen liegen an wdr2@wdr.de. Wenn ihr da so rumsteht mit eurem Automobil und eurem Smartphone, könnt ihr das ja mal machen. Wie zum Beispiel uns eine Mail erreicht hat von das ist ein schöner Absender. It's not a feature, it's a bug, schreibt da oben drüber. BUG, wie versteht? Wenn die Mucke nicht so gut wäre, könnte man, das heißt ich, es/ihn, nicht ertragen. Diesen möchte gern witzig. Ansonsten WDR 2 Spitze, leider bei uns im Norden nur über Satellit oder Internet. Gruß. Also immer noch höflich, der Herr. Gruß. Oder vielleicht eine Frau, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir uns im Grunde ja einig, du lustiger Mailabsender, Quasi-Modem. Quasi-Modem steht hier tatsächlich. Das ist lustig. Das ist nämlich witzig, versteht ihr? Ich finde den Moderator dieser Sendung nämlich auch ganz furchtbar, darf ich an der Stelle gestehen. Aber es ist schon richtig, er spielt halt echt geile Musik. Apropos gute Musik, Sabine aus Düsseldorf hat sich gemeldet per Mail zum Thema Musik und dem ESC. Das beschäftigt uns ja alle dann doch sehr. Wie wäre es denn mit dem Zweitplatzierten vom Vorentscheid 2008? Das war eine Frau und sie heißt Caroline Fortenbacher. Was? 2008, genau, das ist lange her. Ich habe gerade eben mal geguckt. Caroline Fortenbacher gab es wirklich. Deutsche Sängerin und Schauspielerin, einem breiten Publikum bekannt durch das ABBA-Musical. Mamma mia, oh, ABBA-Musical, ja. Und dann hat sie da mitgemacht. Gut. Bei Gelegenheit höre ich da mal rein. Also das ist ein Vorschlag. Und Sam schreibt gerade per Mail, ja, wenn Sie so fragen, Herr Buch, und da werde ich schon wieder höflich gesiezt, das finde ich fein. Da bleibt uns ja nur Deichkind, oder? Wer sonst könnte die feine, leise und tugendhafte Seele der Deutschen so schön und fragil widerspiegeln? Fänd ich gut, immer ehrlich. Was soll nach Gildo Horn und Lena überhaupt noch schief gehen? Also die 46, das scheint ein beliebter Highway zu sein bei uns im Land. Kann das? Also in die eine Richtung, da steht's ja. Und ich kriege ja permanent irgendwelche Nachrichten von euch, die ihr da im Stau rumsteht. Tja, und in die andere Richtung, da geht's. Liebe Stausteher, wisst ihr, wer euch da gerade aus einem quietschgelben Polo zuwinkt die ganze Zeit? Oder ein quietschgelber Polo, so. Das wissen wir aber besser, mein Freund. Hallo, Frau Wiesela. Hallo, Herr Buch. Susanne Wiesela ist quasi auf der Gegenrichtung und auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Und du kannst quasi jetzt live berichten, was du da siehst. Es sieht nicht gut aus. Oh, es ist taghell beleuchtet. irgendwas Baustellenartiges, ein großer Trümmer und daneben einspurig und ganz viele Autos. Ich bin jetzt abgebogen. Ja, bin vier Kilometer immer noch hier bei mir auf dem Schirm wegen Bauarbeiten, nur ein Fahrstreifen frei. Ja, so Zeitverlust mehr als eine Dreiviertelstunde. Ja, das ist jetzt blöd für die anderen auf der anderen Seite. Was hast du alles richtig gemacht? Wo kommst du her? Warst du saufend oder was? Ich komme aus Wuppertal und habe da ein kleines Konzert moderiert, benefitsmäßig für ein Kinderhausbeat. Und da werde ich natürlich dann immer gefragt, wo ist denn der Bug? Ja. Und dann sage ich immer, der ist im Radio. Der muss arbeiten. Ja. Ne? Genau. Aber süß, hör mal, da hast du was Gutes getan. Jeden Tag eine gute Tat, so ist sie, unsere Frau Wieseler. Dafür lieben wir dich. Und bist du kaputt oder was höre ich da raus? Nein. Nein, ich beömmel mich über dein Geschleime. Ach so, nein, hör mal, hallo. Wir kennen uns lang genug, du weißt, wie es gemeint ist. Genau. Ja. Deswegen beömmel ich mich. Ja, hör mal, hast du noch vielleicht ein nettes Wort für die anderen auf der 46 übrig? Ja, ihr tut mir leid, ihr armen Schweine. Ja, Mitleid. Das Tut mir leid. Ja, habt ihr mal rausgehört, Frau Wieseler? Ja, da haben wir mal kurz den wahren Kern von Frau Wieseler rausgehört. Ihr armen Schweine. Also so hätte ich es jetzt nicht gesagt, so brutal, aber bitte. Na, ich wünsche dir eine geruhsame Nacht, Hase, und wir sehen uns und in der Woche. So. Ne? Ich höre dich. Tschüss. Ja, und die Mail, die hatte ich gerade so spät auf dem Schirm hier, da habe ich gar nicht so recht geschaltet, vom Sam aus dem Sauerland. Aber jetzt, ne, zum Thema ESC und wer es machen könnte, natürlich Deichkind. Und warum Deichkind? Naja, das kann man doch jetzt mal machen, oder? Na, also man kann jetzt sogar die mal selber machen lassen. Hier ist der Grund. Deichkind. Später zahlen, früh aufstehen, Vaters Firma übernehmen. Freundlich grüßen, Arschloch holen, Wichen aus dem Keller holen. Plastik trennen, Fernseh gucken und die Rechnung drucken. Hey. Bücher lesen, glücklich leben, sich vergnügen, sich benehmen. Was? Hände schütteln, Hemden bügeln und die Wände dübeln. Pleite gehen, Urlaub machen, Ordnung schaffen. Koffer packen, Listen schreiben, sich auch mal verkleiden. Auto tanken, Sekten trinken, sicher landen. Hey. Ich sag euch, alles muss man selber machen. Treffen, Schäne, Putzen, Brötchen kaufen, dreimal um die Alster laufen. Body bilden, Daten sammeln, sich ne Freundin angeln. Echte Fakten schaffen, alles selber machen lassen. Yeah! Brüllen statt im Einkauf tragen, nochmal sorry sagen. Partner tauschen, Flüge buchen, Wahrheit sagen, Schlüssel suchen. Wetter erobern, oben dealen, Haft antreten, Lotto spielen. Wille putzen, Geld verdienen, Knöpfe drücken, Knarre ziehen. Alles muss man selber machen lassen. Heben, Kerne spalten, Spuckis kleben, Stöcke ziehen, demonstrieren, Haare bürsten, gratulieren. Schuhen bauzen, Rassen mengen und alle Rentner quälen. Biere, Hexen, Schnäpse trinken und alle Verstecke finden. Runterbücken, Schuhe binden, tolle Schnäppchen finden. Lieder schreiben, Geld auftreiben, immer auf dem gleichen bleiben. Felgen, Tunen, Bades laufen, übelst kornern, Pfeffi saufen. Gabel halten, Kabel hüten, Fliegen töten. Ich sag euch, alles muss man selber machen lassen. Ich weiß ja nicht. Das Studio sieht eigentlich, ich habe mir ehrlich gesagt, ein bisschen luxuriöser vorgestellt bei euch. Naja, wahrscheinlich selber gemacht, wa? je weniger du selber machst, desto weniger machst du auch falsch. Denk mal darüber nach, Alter. Gar nicht so schwer. Die Welt keeps on turning, Alter. Universe keeps on spinning. Was ist los? WDR 2 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Meinhard Zanger. Die Themen: Belgien will die Gefahrenlage morgen neu bewerten. Das Topspiel der Bundesliga in Gelsenkirchen ist von Krawallen überschattet worden. Und das Wetter: in der Nacht einige Schauer, teils als Schnee, um 0 Grad. Die höchste Terrorwarnstufe in Brüssel soll noch mindestens bis morgen gelten. Morgen Nachmittag treffen sich die Sicherheitsbehörden, um die Gefahrenlage zu bewerten. Sie hatten in der vergangenen Nacht die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Offenbar haben die Behörden Hinweise darauf, dass Attentäter an verschiedenen Stellen in Brüssel Anschläge verüben könnten. Die U-Bahn in Brüssel fährt nicht, alle Fußballspiele für dieses Wochenende wurden abgesagt, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren und Märkte blieben geschlossen. EU-Kommissionspräsident Juncker hat eine neue Struktur der Europäischen Union ins Gespräch gebracht. Juncker sagte im Interview mit ARD-Korrespondent Rolf-Dieter Krause, es mache ihn regelrecht traurig, dass in der EU viele Beschlüsse getroffen, dann aber nicht umgesetzt würden. Manchmal denke ich mir, dass wir in Zukunft über eine neue Architektur der Europäischen Union nachdenken müssen, wo wir, ich gebrauche das Wort Kerneuropa nicht sehr gerne, wo wir Mitgliedstaaten haben, die vieles, wenn nicht sogar alles, in gemeinsamer Beschlussfassung durchführten. Wer mehr zu heiß in der Küche wird, der muss sich in kühlere Gebiete zurückziehen. Das Interview mit Juncker sendet die ARD morgen im Europamagazin um 12.45 Uhr. Die Grünen haben auf ihrem Parteitag in Halle an der Saale ihre beiden Vorsitzenden wiedergewählt. Simone Peter musste mit nur 68% der Stimmen einen Dämpfer verkraften. Cem Özdemir konnte mit fast 77% im Vergleich zum letzten Mal um einige Prozentpunkte zulegen. Peter und Özdemir werden die Grünen nun in die Bundestagswahl 2017 führen. Die Spitzenkandidaten dafür sollen aber in einer Urwahl ermittelt werden, die im September kommenden Jahres startet. Horst Seehofer ist als Vorsitzender der CSU wiedergewählt worden. Mit dem Wahlergebnis zum Ende des Parteitags machten die Delegierten jedoch deutlich, dass sie mit Seehofers Arbeit zurzeit nicht besonders zufrieden sind. Aus München berichtet Clemens Schulze. Seehofer wurde zwar für weitere 2 Jahre als Vorsitzender wiedergewählt, er erhielt aber mit 87,2% der gültigen Stimmen sein bisher schlechtestes Ergebnis. Das hat mehrere Gründe, darunter Seehofers Konflikt mit Nachfolgeranwärter Söder und seine Neigung zu einsamen Entscheidungen. Aber auch sein rüder Umgang gestern mit Kanzlerin Merkel sorgte auf dem Parteitag für Debatten. Seehofers Beharren auf Obergrenzen beim Zuzug von Flüchtlingen allerdings wurde laut beklatscht. Trotzdem ist er jetzt im Streit mit Merkel geschwächt. Bei der Wahl der 5 Stellvertreter gab es eine Überraschung. Der einflussreiche Europapolitiker Manfred Weber erzielte mit über 90% das mit Abstand beste Ergebnis. Weber könnte ein Gegengewicht zu Söder werden. In der französischen Stadt Toulouse haben tausende Menschen für Frieden demonstriert. Etwa 10.000 Menschen gedachten bei der Kundgebung für Bürgerrechte und Frieden der Opfer der Terroranschläge von Paris. Die Teilnehmer hielten Banner hoch, auf denen die Anschläge verurteilt wurden. Zudem warnten sie davor, alle Muslime für die Handlungen einer Handvoll Extremisten verantwortlich zu machen. Bei den Anschlägen in Paris vor einer Woche starben mehr als 130 Menschen. Eine größere technische Störung hat heute zu Problemen im deutschen Telefon- und Datennetz geführt. Mehrere Webseiten wie spiegel.de und focus.de waren zeitweise nicht erreichbar. Die Agentur dpa schreibt, dass ein Stromausfall in einem Rechenzentrum in Gütersloh die Ursache war. Es handle sich um eine herkömmliche technische Panne und nicht um einen Angriff von außen. Betroffen war wohl auch das Netz von O2. In der Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 gegen Bayern München verloren. Am Ende stand es 1:3 für die Münchner. Das Topspiel war von schweren Krawallen überschattet worden. Vor Beginn der Partie hatten Fans des FC Bayern und des befreundeten VfL Bochum versucht, einen der Kassenbereiche zu stürmen. Viele Menschen wurden verletzt. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest. Die Ergebnisse der anderen Samstagsspiele in der ersten Fußball-Bundesliga: Borussia Mönchengladbach bleibt mit seinem neuen Trainer André Schubert unbesiegt. Gegen Hannover 96 gewannen die Gladbacher mit 2:1. Köln spielte gegen Mainz unentschieden 0:0, Leverkusen gewann in Frankfurt mit 3:1, Wolfsburg besiegte Bremen mit 6:0 und Stuttgart unterlag Augsburg 0:4. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen in der Nacht einige Schauer, über 300 Meter als Schnee. +2 bis -3 Grad mit Glättegefahr. Morgen dicht bewölkt und Schauer, teils bis in die Niederungen mit Schnee oder Graupel vermischt. -6 Grad. Am Montag Sonne und Wolkenwechsel, 4 Grad. Die Zeit 23.05 Uhr. WDR 2 Verkehrsservice. Hallo liebe Freunde auf der A46, das ist nur für euch. Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Dreieck Düsseldorf Süd und Hahn West immer noch 4 Kilometer Stau. Es wird rumgebaut und deshalb ist nur ein Fahrstreifen frei. Da müssen sich alle durchzwängen und das kostet Zeit. Ich will es mal so sagen, 45 Minütchen. 45 Minuten, 45 Minuten, das ist jetzt nicht die Welt. Bis dahin versorgen wir euch mit allem, was noch wichtig ist. 45 Minuten, schaffst du schon. WDR 2. Alles Bug. Hello, hier ist Thomas Bug. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. Funk soul brother, right about now. Weiter. Yeah! Na, irgendeine Idee, wer euch jetzt dieses feine Lied spielt? WDR 2. Kick it! Manchmal muss das sein. Beastie Boys, Herrschaften, fight for your right to party. Und genau das ist es, was wir wieder tun sollten. So langsam zum normalen Leben zurückkehren und ruhig auch mal wieder das Leben feiern. Nach all dem Tragischen, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Apropos beschäftigen, jetzt mal ganz kurz wieder zu den Autofahrern. Es in dem Fall betrifft die A59. Vorsicht bitte, Autofahrer auf der A59, Dienstlagen Richtung Duisburg in Höhe Duisburg-Dissern, ist eine ungesicherte Unfallstelle. Ganz schön viel los auf der Bahn heute Abend und um die Zeit vor allen Dingen 13 nach 23. So langsam ist übrigens auch klar, wer bei Techtmeyers Erben gewonnen hat, sowohl Jurypreis wie auch Publikumspreis. Wir hören gleich in Herne mal nach, wer was gewonnen hat und wie groß denn so die Freude ist. Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht es in mir tick, tick, boom, so wie deine Mann. Und alle anderen Girls wären gern wie du. Denn du bist wunderschön und gefährlich klug. Ey, oh. Und ich hoffe, dass du mich siehst, ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob es sich geht. Ich tun, dass du mich hörst, dass du mich hörst, dass du mich hörst. Denn ich wär heute so alles stimmt auf mich. Doch ich hab echt keinen Plan und ich frag mich, ob du überhaupt meine Sprache sprichst. Doch du bist eine von denen, die man nicht suchen darf, sondern irgendwann mal auf der Straße trifft. Aha, und Baby, ich schrieb jedes Lied für dich. Aha, doch bin alleine, denn sie sieht mich nicht. Aha, ich hoffe, dass es geschieht, ich bin verliebt, doch hab keinen Plan, ob es sich gibt. Wieder pennen, denn manchmal träum ich nur von dir. Sag, was muss ich tun, dass du mich hast? Dass du mich hast, dass du mich hast. Denn ich wär heute so gern bei dir. Und ich glaub, ich fänd es cool, wenn du mir gehörst. Ich fühl mich so allein, weiß nicht, ob es mich gibt. Und egal wie laut ich schrei, sie hört mich nicht. Du siehst gerade und denk vielleicht an mich. Made the great escape, took my heart and run. There's no returning, no, I'm burning bridges down. Phoenix to the golden flames. Cause boy, I'm all cried out over you. When you turn around, I leave my heart break in the dark cold of your bed with every tear I shed. Cause boy, I'm all cried out over you, over you. Boy, I'm all cried out, burning up, burning up, burning all my tears away. Cause boy, das wird jetzt eine schwierige Sache in Sachen Namensgebung. du hast es wesentlich einfacher, mein Lieber. Du kannst einfach Michael zu mir sagen, aber nee, ich... Ne? aber ich, lieber Özcan, muss erstmal mit deinem Namen klarkommen. Aber erstmal gratulieren wir dich jetzt. Vielen Dank, mein Lieber. Danke zu dir. Deinem großen Erfolg. Du bist ein Techtmeyers Erbe. Ja, ich kann es immer noch nicht glauben. Ey. Das war heute unglaublich. Ja. Also gut, du bist der Reihe mal nach. Du stehst ja noch komplett unter Schock. Du kommst ja von der Bühne in Herne vom Kulturzentrum. Die Kollegen von WDR 5 haben das alles mitgeschnitten und dich sofort hierher geschoben zu WDR 2. Das ist Kollegialität. Wie ist das bei euch unter den Comedians? Ja, das war ein wunderschöner Abend. Also es sind alles unglaublich herzliche, super Menschen und es hat richtig Spaß gemacht heute. Ich habe auch vorhin bei der Dankesrede gesagt, dass der größte Preis eigentlich die Bekanntschaft mit den Kollegen war. Ja, der Friedemann Weise ist von der Jury ausgezeichnet worden und ja. Du hast ja diesen Publikumspreis bekommen. Genau. Der ja, also sagen wir mal, ich meine, gut, das ist beides echt wertvoll, aber so wenn so eine Masse dann sagt, hey, du bist es, dann da scheinst du was richtig gemacht zu haben, mein Lieber. Ja, es war so eine sehr knappe Entscheidung. Es waren alle heute einfach unglaublich gut. Also ich glaube, es war einfach dann mein Glück heute, dass ich das mitnehme. Also jeder war so gut und hätte es mit nach Hause nehmen können. Deswegen, danke an das Publikum. Ja, hör mal, mein Lieber, wir haben uns ja bisher um deinen Nachnamen ganz erfolgreich gedrückt, aber den kannst du vielleicht mal selber sagen. Ich traue es mich nicht, ich dreche mir die Zunge. Genau, Özcan Coşar. Coşar. Okay, genau. Ich höre raus, dass du scheinst skandinavische Wurzeln zu haben. Ich komme aus Norwegen. Nee, aber ich sag selber eigentlich Kosa immer zu meinem Nachnamen. Ich habe bis mich vor einem Jahr ein Kollege, der Fatih Cevikoğlu, ein sehr guter Freund, darauf aufmerksam gemacht hat gemeint, warum sprichst du deinen Nachnamen so falsch aus? Dann habe ich gemeint, nee, warum? Ich heiße doch Kosa. Der so, nein, du heißt Coşar. Und aber wir haben das damals von unseren Eltern so gelernt, dass Coşar auf Deutsch Kosa heißt. Und so ist es auch geschrieben mit C-C-O-S-A-R. Den Namen müssen wir uns auf jeden Fall mal merken in der Comedy-Szene. Also du bist für mich jetzt ehrlich gesagt ein Neuer und sicher auch zu Recht ausgezeichneter. Wo hast du bisher rumgetingelt? Ich bin gerade überall unterwegs und sammle sehr viel Bühnenerfahrung, eigentlich in der ganzen Republik so. Also von Rügen bis runter nach München. Okay, und dazwischen liegt ja auch Nordrhein-Westfalen, das trifft dich gut, da kannst du hier im Land auch... Wo bist du sonst zu Hause? Also, ich komme aus Stuttgart, genau. Okay. Und was hast du eigentlich mit Techtmeier bisher so verbunden? Klar, der Mann mit dem schiefen Mund aus dem Pott. Ja, wir haben das ja früher auch immer angeguckt. So, wenn man so mal durch die Kanäle geswitcht hat, haben wir das uns immer wieder reingezogen, so als Kids. Und das war heute auch so für mich ein Flashback, weil ja auch Jürgen von der Lippe und Olli Dietrich da waren. Und es war eigentlich total eine Ehre, heute diesen Abend hier zu verbringen. Okay. Und sag mal, wie ist das mit dem Humor momentan in diesen Tagen? Ist die Welt schon wieder lustig? Ja, auf jeden Fall. Die Welt ist immer lustig und wird auch immer lustig bleiben, weil ich glaube, du meinst wegen diesen ganzen Geschichten, was in den letzten Tagen passiert Absolut. Ist. Absolut. Genau, die wollen uns das ja wegnehmen, aber genau das machen wir nicht, weil und das können die uns nicht nehmen. Das findet sich mit deinem Hintergrund auch in deinem Programm? Ja, natürlich. Gerade solche Sachen verarbeite ich auch in meiner Show, definitiv. Okay, und vor allen Dingen, was ich gehört habe, was mich sehr beeindruckt hat, du verarbeitest auch den Weihnachtsmann. Was hat der für eine Vergangenheit bei dir? Ist ja bald wieder soweit? Ja, ich habe immer so, weil mein Daddy immer sich so als Nikolaus verkleidet hat, hatte ich auch voll gemeint so, ich habe 10 Jahre lang geglaubt, er hat keine Rentiere, sondern fährt einen hellblauen Ford Transit. Der Nikolaus, deswegen. Das ist dein Humor. Ich kann dich beruhigen, das ist auch unser. Und wir gratulieren dir als Techtmeiers Erbe zum bundesweiten Wettbewerb der Bühnenoriginale in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank. Wie geht der Abend für dich noch weiter, mein lieber Can? Ja, der Abend mit all den Kollegen noch. Wir gehen jetzt alle zusammen noch was trinken und lassen den Abend schön ausklingen. Prima. Dann liebe Grüße auch an die Kollegen, die das hier möglich gemacht haben. Und den Hartmut und den Olli und den Jürgen und wie sie alle heißen. Werde ich ausrichten. Und lasst krachen. Ne? Dankeschön. Und macht euch noch einen netten Abend. Einen guten Abend nach Herne. Tschüss. Danke, mein Lieber. Tschüss. This life ain't leading nowhere I can go. I'm standing still with nothing in my way. Letting me go so I can find myself again. I need that. I need my own way back. There's a life I always knew but never had. I'm tired of hiding things that I can't change. Letting me go so I can finally find my place. I need that. Auch schon ein paar Tage her, 1982. Das wäre ja noch schöner. Felix und Don't You Want Me. Jetzt muss ich mal gucken, welchen Knopf ich hier eigentlich nehme von diesem Tannenbaum hier. Der da. WDR 2. Verkehrsservice. Ist ja auch 11:30. Vorsicht, zunächst auf der A3 Köln-Oberhausen. Zwischen Kreuz Hilden und Mettmann sind Personen auf der Fahrbahn. Und dann die A46. Schon wieder Düsseldorf Richtung Wuppertal. Zwischen Dreieck Düsseldorf Süd und Hahn West immer noch 4 Kilometer Stau. Er wird gebaut und es ist nur eine Fahrbahn frei. Dauert länger, 3/4 Stunde. Yeah. baby. They fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. Used to throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea, high handler. Got your legs racing hard on vacation. No exaggeration, said you amazing. Moving too fast, can't pace it. DL2. I wish I was a hunter in search of different food. I wish I was the animal which fits into that mood. I wish I was a person with unlimited breaths. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. Come so near. Mit mir fliegst, oh Baby, bitte, bitte lauf, lauf, gib nicht auf, ich hab dich vermisst, es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist, ich tu, was du verlangst, hab keine Angst, ich lass dich nicht allein, denn uns gehört die Welt, wir können alles sein, doch jetzt bist du auf dich gestellt. I wish I was a writer, who sees what yet unseen. I wish I was a prayer, expressing what I mean. I wish I was a forest of trees that do not harm. I wish I was a clearing, no secrets left unfound. Komm zu mir zurück, ich bin wegen dir hier. Zum Glück bleibt uns noch Zeit bis zur Ewigkeit. Ein Stück deines Daseins steckt in mir und ich halte es so fest. Doch die Erinnerung bringt mich um, weil es mich nicht loslässt. Bitte bleib bei mir, verzeih mir, lass es dich nicht zerstören. Wir kommen frei hier, wenn wir nur auf die Liebe schwören. Es gibt sonst nichts auf dieser Welt, was uns zusammenhält, außer dem, was du mir gibst, wenn du mich liebst. Und deshalb, Baby, lauf, lauf, bitte gib nicht auf. Ich hab dich vermisst, es fressen mich Dämonen auf. Wenn du nicht bei mir bist, ich tu, was du verlangst. Hab keine Angst, ich lass dich nicht allein. Denn uns gehört die Welt, wir können alles sein, sind wir auf uns gestellt. Wir zwei beschreiben Stille, die jeden Krach umhüllt. Besitzen ein Bewusstsein, das jeden Raum erfüllt. Auch du wirst mich vermissen, wenn keiner bei dir ist. Denn ich will von dir wissen, wer du bist. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr. Aha. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr. Ja, wo laufen sie denn, die Franka und der Hedy? Bei WDR 2 an der Stelle Grüße in die Eifel auf den Mars, falls der Thomas gerade zuhört. Wie so oft, Samstagabends. Und damit wären wir schon in den Startlöchern für den leckeren Thermomix im Radio. Wir sind bei Volume 57, habe ich mir notiert. Und das ist wieder fein. Das ist fein. Ist ja fein. Ja, ist er wirklich fein. Mit Marvin Gaye in dem Fall. Mit Route 94 featuring Jess Glynn. Mit Claptone. Und das, was sich hier schon so langsam ranwanzt, ist Janet Rushmore mit Joy. Haben Sie bitte viel Vergnügen. WDR 2. Alles Bug, alles tanzt. Alles Bug, alles Tanz. We'll be right back. Um 12 vor 12, WDR2 hier nochmal mit einer Warnmeldung. Vorsicht auf der A42, Dortmund Richtung Kamp-Lintfort zwischen Oberhausen Zentrum und Oberhausen Buschhausen ist eine ungesicherte Unfallstelle. So, wenn ich Bock habe, stelle ich den gleich noch in die Soundcloud, würde ich sagen, für zum nochmal hören. Sucht einfach nach dem Stichwort Alles Bug, dann wird das schon. Wird aber wahrscheinlich erst so 12:30, bis ich zu Hause bin, was bedeutet, ist ja schon gleich Feierabend. Aber noch nicht ganz, nicht ohne Fehler, Capital City und das Finale vor 12. Mit Prodigy. Okay? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Was losing control. Crazy night. Intense. Now, living my own life. Got you out of my head. Been wasting too much time. Gonna leave you far behind. Behind. in a dusty room. I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight. So I try to save face and I rest my case. The judge pulls me aside, says, c'est la vie. Let your darker side come out to feed. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo call. A kangaroo call. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo call. A kangaroo call. Shut up, Leute, husch, husch, auf die Piste, macht mal was aus der Nacht und bis nächsten Samstag eine gute Zeit, dann ist hier wieder alles Spook. Bis dahin, ahoi! You're no good for me. I don't need nobody. Don't need.